sich sein Mund groß öffnet und er glaubt sich, was er spricht, will das Falsche richtig glauben. Es lässt sich nur im Kleinen messen, wie sein Geist in die Ferne reicht, kann sich nur noch wiederheben. Sie haben gefunden, was sie suchten, und die Welle, was sie nimmt. Es ist zu spät, sie umzulenken. Es ist nicht mehr zu erwarten, dass der klare Kopf versteht, warum sie das Verwirrte glauben. Fluss ist nicht zu verkennen, der ihn als Macht entstehen lässt. Meinung lässt sich so leicht kaufen. Die plakativen Unheilsätze krallen sich in den Kopf fest und sie können so leicht wirken. Man kann versuchen, einen Hintergrund zu dem, was er sagt, zu sehen. Doch es bleibt nichts als leeres Schwafeln. Er findet sich so furchtbar wichtig, dabei steht es längst schon fest, er ist nur sich selbst geliehen. Man würde es so gerne glauben, dass ein wahrer Funke in dem liegt, was sie behauptet. Was so fern ist, doch eine Woge ist sie. Dabei wäre es Zeit, endlich nachzudenken.